Er klopfte Felix väterlich auf die Schulter. Der Ring mit dem wasserhellen Stein am fetten Finger des Professors versprühte stecknadelgroße Funken. Unser Gastgeber ist noch Italiener, wenn er auch schon seit 4 Generationen in Mexiko lebt. Die Italiener verstehen weder das Neue noch das Alte, nur das Ewige. Sie begreifen nicht, dass wir Juden Vatermörder und die Mexikaner Kindsmörder sind. Ich schaute nur Sarah an. Und dann, um von ihren Augen wegzukommen, blieb mein Blick auf dem Gemälde von Ricardo Martinez über dem Kamin hängen. Indianer, als große formlose Klumpen, mitten auf einer kalten, nebligen Hochebene kauernd, die ihre menschlichen Umrisse verschlangen. Armer Felix, früher warst du nicht so vulgär. Ich habe dich gewarnt zu kommen. Armer Felix. Seit 5 Minuten treibe ich mit dir geistigen Ehebruch. Warum, Sarah? Warum von allen Dr. Bernstein? Soll ich es ihm sagen, Bernstein? Behandelt mich bitte nicht wie einen Schwachkopf. Die Wahrheit kommt nicht aus den Schriften von G. Therese,